Seit nunmehr 12 Tagen wohnen mehrere hundert Flüchtlinge im ehemaligen Rathaus Wilmersdorf. Und während Sigrid Rumpf, eine der vielen freiwilligen Helfer, durch das Gebäude mit Küche, Spielzimmern, Frauenzimmer und Gebetsräumen führt, erinnert sie sich gut an diesen ersten Freitag. Ihre Tochter habe sie angerufen. Mama, in Facebook steht, die kommen heute noch. Da bin ich hierher. So wie sie kamen viele, Räume herrichten, Betten aufstellen, Verpflegung sichern, Spenden annehmen. Über Facebook gründete sich die Initiative Wilmersdorf hilft. Joachim Gauck, der Bundespräsident, zeigte sich beeindruckt. Das ist eine dieser Vereinigungen, die in Deutschland entstanden sind, als Netzwerk, als Ad-hoc-Gruppierung von Menschen, die helfen wollen, die zeigen, dass es gibt ein helles Deutschland, das sich leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland, das wir empfinden, wenn wir von Attacken auf Asylbewerberunterkünfte oder gar fremdenfeindliche Aktionen gegen Menschen hören. Aus spontaner Hilfe ist durch Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund ASB und engagierten Ärzten in wenigen Tagen eine Struktur gewachsen. 570 Flüchtlinge sind zurzeit vor Ort, fast 30 ehrenamtliche Dolmetscher sind da. So gelingt es schnell, Spannungen zu entschärfen, bevor sie eskalieren. Kinder spielen im Innenhof, sie lachen, sie freuen sich und selbst Profis wie Detlef Kühne vom ASB sind beeindruckt und berührt. Das ist wie so ein Ventil, dass man eine gewisse Lebensfreude bei den Kindern entdeckt, die langsam zurückkommen. Wir reden ja immer von Traumatisierung, aber wenn ich sehe, wenn so ein Junge stolz mit seinem neu erworbenen Fahrrad hier langfährt. Eine halbe Stunde nahm sich Joachim Gauck Zeit für einen Rundgang, sprach mit Freiwilligen und Flüchtlingen. Dunkel Deutschland, wie Gauck sagt, schien in diesen Minuten sehr weit weg. Doch natürlich wurde der Bundespräsident auf Brandstiftungen, Hassparolen und Anti-Asyl-Proteste angesprochen. Schon Anfang Juli hatte Gauck sich geäußert, hatte die Gewalt als widerwärtig verurteilt. Heute sagte er: Wir werden denen sagen, ihr repräsentiert uns nicht. Und wir werden schon gar nicht dulden, dass Rechtsbrecher für dieses Deutschland stehen, das sich heute als offenes und hilfsbereites Land darstellt. Natürlich gibt es auch in Wilmersdorf Probleme und Klagen. Die Behörden seien viel zu langsam. Der ASB warte noch immer auf Gelder vom Senat, so hieß es in den vergangenen Tagen. Die Flüchtlinge empfinden einen Notstand, so Gauck. Gleichzeitig warb er um Geduld mit einer überforderten Bürokratie. Flüchtlinge brauchen Schutz, sie brauchen auch Klarheit, so der Bundespräsident, manchmal auch Klarheit darüber, dass sie nicht in Deutschland bleiben können. Die Politik sei gut beraten, auf Ängste in der Bevölkerung zu hören. Wenn der Innenminister zum Beispiel sagt, es ist eine Herausforderung, aber keine Überforderung, dann ist das ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger, bitte folgt nicht euren Ängsten, sondern traut diesem Land und seinen Bürgern zu, dass es mit Herausforderungen fertig wird. Noch ist nicht klar, wie lange das ehemalige Rathaus so genutzt werden kann. Eigentlich soll hier nach einer Modernisierung der Landesrechnungshof einziehen. Doch sicher ist wohl, dass die Flüchtlingszahlen etwa aus Syrien nicht so schnell abnehmen werden. Im Innenhof des Rathauses fällt der starke Überhang an jungen Männern auf. Philipp Bertram, Gründer der Initiative Wilmersdorf hilft, erklärt: Das ist quasi im Moment die Vorhut. Man schickt die Jungen und Kräftigen vor, um abzutasten, schaffen wir das? Es ist möglich. Und die Familien sind in Warteposition, Frauen und Kinder.